Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 521 Neue Quellen. Ja, alles sucht nach neuen Bezugsquellen. Ja, jede Firma momentan ist am Suchen nach neuen Zulieferern. Sogar Apple, ja, holt sich neue Chips oder nimmt neue Chips aus der eigenen Produktion, stellt um. Ja. Von Intel auf ARM, sogar bei den Macs, ja, unglaublich. Wer hätte das gedacht? Aber hier natürlich ganz klar im Fokus der Wandel hin zu MediaTek-Prozessoren. Da komme ich noch im Laufe der Sendung des Öfteren drauf heute. Zunächst mal ein paar Sachen. Ich habe hier meine Smartphone-Hitliste gerade eben noch schnell mal erstellt. Die wird dauernd aktualisiert. Ja, sieht auch noch nicht so optimal aus, aber wird gemacht. Momentan sieht es so aus. Mal gucken hier. Ich habe übrigens ein neues Blog auch. Ja, da ist das auch drauf. Hier die Smartphone-Hitliste. Platz 1. Ugitel WP7. Also wenn ich mir jetzt heute ein Smartphone kaufen müsste, ja, muss ich noch nicht, weil mein Honor View 20 noch gut mithält. Veranschlagt ist der Kauf Frühjahr 2021. Aber wenn ich es jetzt kaufen müsste, wäre es das Ugitel WP7 mit der Infrarotkamera. Platz 2, das Honor V40. Da weiß man natürlich noch gar nichts drüber. Klar, das wird erst nächstes Jahr kommen. Aber ich will ja auch nächstes Jahr erst das Handy kaufen. Ja? Vielleicht kommt es auch schon Ende des Jahres. Wer weiß. Ne? Wäre eigentlich sogar die logische Abfolge, ja, dass es Ende des Jahres noch rauskommt. Auch da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das wäre so mein zweiter Wunschkandidat, auch wenn er noch nicht greifbar ist. Platz 3, Ulefone Armor 9. Auch das ein Gerät mit der Infrarotkamera. Auch hier selbe Leistungsdaten, 8 GB, 128 GB, Helio P90 Prozessor. Ja, beide um die 450 Euro. Das ist natürlich auch sehr guter Preis. Das wird bei mir auch eine wichtige Rolle spielen, weil ich will nicht mehr ein Gerät holen, das zu teuer ist. Einfach aus grundsätzlichen Überlegungen auch. Ich werde diesen Trend der Firmen hier so viel Kohle rauszupressen, werde ich nicht tragen, werde ich nicht mitmachen. Und dass es anders geht, sieht man ja auch. Oppo Find X2 Neo, 12 GB RAM, 256 GB Speicher, wäre jetzt auch ein Gerät, das noch aktuell sehr interessant wäre. Würde ich mir also auch eventuell kaufen für 589, auch das ist natürlich noch ein guter Preis. Wo ich den Preis noch nicht kenne, ist bei dem Redmi K30 Ultra. Ja, ich spekuliere, dass es mindestens 8 GB RAM hat, 256 GB Storage. Auf jeden Fall wird ein MediaTek Dimensity 1000 Plus Chip drin sein und der würde mich schon sehr, sehr interessieren. Aber wie gesagt, Preis ist unbekannt und auch das Erscheinungsdatum ist frühestens eben auch nächstes Jahr oder zumindest gegen Ende des Jahres. Das sind die fünf Favoriten. Diese Liste wird noch permanent ergänzt, auch erweitert, ja, bei Bedarf und umgestellt werden. Das kann sich hier also wöchentlich ändern und deswegen habe ich diesen Post gemacht. Guckt also mal rein. Wenn sich was Größeres ändert, werde ich ihn mal wieder verlinken, sodass ihr da und natürlich auch entsprechend ansprechen hier im Ankast, sodass ihr das mal sehen könnt, ja. Wie sich so meine Gedankengänge winden und wenden und ja, genau. Dann gab es ein Update seit langer, langer Zeit bei mir von dem Huawei Assistant. Der sieht jetzt etwas anders aus. Nach wie vor ist hauptsächlich das, was man hier angezeigt bekommt, wenn man einfach hier nach links swiped auf dem Display, wenn man das eingestellt hat. Interessanten Sachen sind auf jeden Fall in der Today-Liste ganz oben, wird jetzt auch immer abwechselnd so mit einer Begrüßung, wird auch angezeigt, ob man, wie viele Schritte man zum Beispiel getan hat, ja, und wie viele Kalorien man verbraucht hat, wie weit man gegangen ist, wenn man hier natürlich sein Your Way Health eben hier mit nutzt mit dem Gerät, ganz klar. Das mache ich, deswegen kriege ich das auch angezeigt, finde ich das manchmal ganz praktisch. Nach wie vor gibt es hier die Schnellstartfunktion, die man hat, aber der Feed sieht jetzt doch etwas anders aus. Es gibt eine Einstellungsmöglichkeit, wo man jetzt auswählen kann, ob man den Feed von Squid News haben möchte oder von Microsoft News. Ja. Und das Design hat sich ein klein wenig geändert. Ja. Auch die Aufmachung an sich hier von den AI-Tipps beispielsweise wurde geändert und es gibt ein paar Funktionen eben mehr. Bei den AI-Tipps kann man jetzt verschiedene Sachen auch abonnieren, zum Beispiel Aktienmärkte, E-Sky Travel, also für Buchung von Flügen und so weiter und ein spezieller Sportbereich. Nichts von alledem habe ich natürlich abonniert. Auch beim Lifestyle-Bereich kann man auswählen, Wetter-App-Nutzungsdaten anzeigen, die Termine und To-Dos für heute aus Memos und aus dem Kalender beziehen und auch die Nutzung mobiler Daten berechnen und analysieren. Und das alles hat man den eben auf einem Blick auf dem Screen. Ja, ich finde den ganz praktisch, nutze den auch schon, aber ich würde den immer noch nicht als richtigen Assistant bezeichnen. Da fehlt einfach noch was ganz klar die Spracherkennung. Der Sprachassistent, das ist wohl das, was man heutzutage also unter einem Assistant versteht. Und das wird wohl noch etwas dauern, bis eben hier endlich Magic UI 3.1 hier bei mir reinkommt auf dem Honor-Gerät. Eigentlich ja, sollte die Auslieferung bereits begonnen haben bis Ende Juni. Jetzt haben wir natürlich schon wieder Anfang Juli und Rammer dürfte raten, wer das Update noch nicht bekommen hat. Genau ich. Deswegen, ich hoffe jetzt jeden Tag drauf, dass ich das bekomme. Und ich hoffe ebenfalls, dass in der Version, die für die Geräte ausgeliefert werden, die ja noch Google Services haben, dass da auch dann der Assistant Celia mit ausgeliefert wird, der ja eigentlich Bestandteil von Magic UI 3.1 ist oder EMUI, welche Versionsnummer dann auch immer. Da hoffe ich dann, dass das hier mit drauf ist und dass ich dann den Celia Assistant benutzen kann. Dann habe ich noch etwas, was mich wirklich extrem nervt und was sogar für mich ein Gerät vollkommen nutzlos macht momentan. Und zwar die Spotify-App dreht hier total frei. Ja, also das hat sich schon langsam angebahnt. Es gab immer mehr Probleme, dass mal was hin und wieder nicht funktioniert hat. Ja, mit Aufrufen von Offline-Songs, aber auch mit Online-Songs, dass es relativ lange gedauert hat. Jetzt hat sich das massiv verschlimmert. Also selbst auf meinem Honor View 20 habe ich relativ lange Wartezeiten, wenn ich ein Album aufrufe, bis mir der Inhalt angezeigt wird. Auch Verzögerung, wenn ich auf Play-Button drücke oder auf Pause. Ja, das dauert 1 bis 2 Sekunden. Aber auf meinem Tablet, das ich ja abends zum oder nachts zum Hören von Hörspielen nutze. Ja, genau. Ja, ich bin einer von denen, die 3 Fragezeichen zum Einschlafen anhören. Ja, nimmt das 3 Fragezeichen. Aber ja, das kann ich jetzt vergessen. Das kann ich seit mehreren Tagen vergessen. Ja, vorgestern hat es angefangen. Da habe ich erst das Update gemacht. Hätte ich das mal nicht getan. Ja, da hat es wenigstens noch einigermaßen funktioniert. Jetzt ich sense, ich kann überhaupt nichts mehr machen. Das dauert teilweise 2 Minuten, wenn ich auf den Stopp-Button drücke, ja, bis es aufhört und natürlich auch einen Play-Button. Die Albumlisten ebenfalls, manchmal wird auch gar nichts mehr angezeigt, egal ob im Online- oder Offline-Modus. Zuerst habe ich nur den Offline-Modus in Verdacht gehabt. Da gibt es nämlich auch eine Fehlermeldung. Ja. Das heißt, Album runterladen, ja, gucken, dass auch wirklich alles fertig ist. Ja. In Offline-Modus gehen, ja, WLAN ausschalten und dann kommt die Fehlermeldung. Etwas ist schiefgelaufen, nochmal probieren. Tja, das war's. Und wenn ich dann online gehe, Offline-Modus ausschalte und versuche dann irgendwas zu machen, dann habe ich eben diese unglaublich lange Wartezeiten. Manchmal ist es ganz komisch, ich kann das kaum nachvollziehen, warum das ist. Wenn ich die App komplett deinstalliere und neu installiere und online bin, geht's eigentlich, ja, so, dann habe ich ungefähr so ein Lag wie eben auf dem Honor View 20. Und dann, sobald ich etwas, also sobald ich irgendwie WLAN mal ausschalte oder in den Offline-Modus gehe, war's das. Und dann geht die App wieder nicht mehr richtig, auch wenn ich wieder online gehe. Furchtbar, also Warnung, ja, kommt ein bisschen spät, klar, aber ich habe es halt eben jetzt erst vor 2 Tagen gemerkt. Spotify-App, wenn ihr das noch nicht geupdatet habt in den letzten 2-3 Tagen, tut's nicht. Ansonsten hofft ihr auf das nächste Update, damit es wieder richtig funktioniert. Ich habe auch gesehen, dass sich viele Leute im Internet beschweren, die eben massiv unter diesen Lags leiden. Mit der Netzwerkverbindung scheint das nicht zusammenzuhängen. Ja? Keine Ahnung, wie gesagt, wo da der Hintergrund ist. Beispielsweise auf dem Webplayer von Spotify funktioniert das alles super schnell, ganz normal wie immer. Aber das nervt schon total. Jetzt, habe ich echt das Problem. Ja. Mies, kann ich dann was sagen. Jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich heute Abend drauf verzichte und mir einfach nur was anderes anhöre. Da komme ich auch noch als App der Woche dazu. ob ich dann mein Smartphone über Nacht mal hier dran schließe und Gefahr laufe, dass ich mich ein paar Mal drüber wälze. Naja. Gut, das ist Ärgernis der Woche bei mir, Spotify, ja, ganz klar. Was abzusehen war und was ich ja auch vorhin schon angesprochen habe, MediaTek wird der Hauptprozessor Lieferant für Huawei. Ich hab's geahnt, ja, man hat hier eine schöne Lücke gefunden. MediaTek kann Prozessoren ohne US-Technologie fertigen und damit sind die auch nicht betroffen. Ja, es gibt zwar ein paar Unstimmigkeiten wegen der 7-Nanometer-Produktion, die wäre angeblich auch noch bei MediaTek eventuell problematisch, weil MediaTek diese ebenfalls bei TSMC produzieren lässt, teilweise jedenfalls. Und damit ist ja diese Firma wieder im Boot, die jetzt ganz klar ja verboten bekommen hat von der US-Regierung, hier mit Huawei Geschäfte zu machen. Sie machen ja aber mit MediaTek Geschäften. Also jetzt haben wir hier noch ein neues, eine neue Situation. Kann man einem Mittelsmann, einem Zwischenhändler auch verbieten, was an Huawei zu liefern? Wenn ja, würde quasi MediaTek sich entscheiden müssen, sind sie Kunde von TSMC oder von Huawei? Das heißt, lassen sie bei TSMC produzieren? Oder verzichten sie darauf und liefern lieber die Prozessoren an Huawei? Aber so weit sind wir noch nicht. Mal gucken, wie was sich da wieder die Bürokraten in den USA ausdenken, um hier wieder was anzurichten. Es ist so lustig, wie sich momentan alles entwickelt. Ich bin ehrlich gesagt so immer mehr, ja, muss ich sagen, finde ich das eine Glückssache, was da gerade passiert, dass Trump hier Huawei hier so angeht und auch mit China hier so diese Probleme hat. Denn es entwickelt sich jetzt eine komplette Industrie, die vollkommen unabhängig ist von der USA, und damit haben die sich ins eigene Bein geschossen. Ja, das wird langfristig, wird das die sehr, sehr viel kosten. Ja, und da haben sie die Weichen falsch gestellt, muss ich sagen. Und ich finde das für den Wettbewerb sehr, sehr gut. Jetzt gibt es dann auch noch unabhängigere Firmen eben in anderen Ländern. Das finde ich sehr, sehr passend und gut. So, aber ich werde nochmal zu dem Ganzen sicherlich zurückkommen. Aber ich habe erst noch was anderes, und zwar einmal der Google Smart Home Gipfel, ja, oder Veranstaltung, wie man das auch immer nennen will, Event, am 8. Juli, ja, sei das perfekte Datum für die Vorstellung des neuen Android TV Chromecasts, ja, auch Sabrina genannt, ja, so spekuliert GSM Arena. Das wäre durchaus eine Möglichkeit, ja, also vielleicht wird es dort vorgestellt, jetzt am 8. Juli, also übermorgen. Klar ist, das ist immer so ein Problem, also ich kann mich nicht mehr so richtig begeistern dafür, ja, weil ich nicht mehr im Googleverse bin, ja. Von daher, ich fokussiere momentan auf Fire TV, aber auch auf ganz andere Lösungen, nämlich SMB, also Samba File Server. Und für mich ist zum Beispiel wichtig, dass die Geräte jetzt Zugriff auf lokales SMB-Netzwerk haben können, ja, sodass ich hier die Sachen abspielen kann über das Netzwerk. Dazu werde ich auch jetzt tatsächlich demnächst das Projekt realisieren. Da werde ich dann auch in der Rios Wochensicht noch drüber berichten, ausführlich. Und werde mir ein NAS daheim aufsetzen. Glücklicherweise gibt es gerade die Iron Wolf 4 Terabyte, die ich eigentlich schon gar nicht mehr haben wollte. Aber bei dem Preis konnte ich nicht Nein sagen. Für 108 Euro pro Laufwerk, ja, musste ich natürlich, da konnte ich nicht anders, ja. Zu dem Preis ist immer ein echtes Nasslaufwerk. Das ist schon richtig gut. Wollt ihr eigentlich noch ein bisschen warten und mir lieber die Toshiba-Geräte holen, weil Made in Japan versus, ne, Made in, ja, vergessen was. Aber trotzdem geht nicht, ne? Und bei dem Preis, wie gesagt, konnte ich nicht Nein sagen. Ja, wie gesagt, da werde ich also noch drauf spekulieren, aber das seht ihr schon, da verändern sich momentan meine Schwerpunkte ganz, ganz gewaltig, seit ich eben nicht mehr in dem Googleverse bin. Ich wär noch vor kurzer Zeit wäre ich ausgeflippt, wenn ich das gehört hätte. Android TV als Chromecast-Größe sozusagen, ja. Das ist eigentlich das, was ich immer gewollt habe. Bis ich eben nicht mehr bei Google bin. Ist halt so, ja. Aber wenn ihr im Googleverse seid, denke ich, wird es für euch eine ganz fantastische Möglichkeit sein, weil ihr quasi einen Chromecast bekommt, die aber noch so viel mehr kann, ein komplettes Android TV beinhaltet, ja, mit Fernbedienung und UI, natürlich wird die jetzt auch wahrscheinlich überarbeitet vorgestellt werden, ja, und damit könnt ihr unendlich viele Möglichkeiten ausschöpfen, die ihr vorher ja bei einem Chromecast nicht hattet. Chromecast ist ja nur so ein Streaming-Device, ne? Sonst nichts. Aber Android TV ist ja viel, viel mehr. Und wenn man das jetzt wie so ein Chromecast-Dongle einfach hinten an den Fernseher anschließen kann und das dann, so hoffen natürlich alle, ja, das auch sehr, sehr günstig ist, nämlich so ungefähr wie ein Chromecast nur kostet, ja, dann muss ich sagen, ist das schon fantastisch, wenn man im Google Voice ist und da eben dann so viele Möglichkeiten hat. Und trotzdem, dass ich bei Google jetzt quasi nicht mehr bin, wenn man so will, ja, halte ich mir das auf jeden Fall im Auge. Ja, weil am Jahresende kommt die PS5. Die soll bei mir also der Mittelpunkt werden als Multimedia-Zentrale. Momentan habe ich ja das Fire TV, ja, die Smart TV-Funktion bei meinem Samsung habe ich eben schon abgeschaltet, ja, weil die Werbung, die mir eingeblendet wurde, ging mir ehrlich auf den Keks. Das heißt, Stecker raus, ja, und jetzt habe ich das nur noch als Dump TV. Ja, alles andere mache ich über das Amazon Fire TV, ja, und wie gesagt, ich setze dann voll und ganz auf das Media Center von der PS5. Wie das aber aussieht, weiß man ja noch gar nicht. Das kann fantastisch sein, es kann aber auch ein Desaster sein. Also es ist auf jeden Fall eine Voraussetzung für mich, dass es auch mit dem Echo zusammenarbeitet. Das heißt, dass ich zum Beispiel auch Sachen, Streams oder ähnliches starten kann über das Echo-Gerät. Mindestens aber sollten da die Standard-Apps drin sein. Davon gehe ich auch stark aus, wie eben das Amazon Prime Video, Netflix und so weiter und so weiter. Aber ich brauche da mehr. Ich brauche zum Beispiel eben auch den angesprochenen Samba-Server-Zugriff. Ja? Bei der PS4 kann man das realisieren. Ich gehe davon aus, dass es bei der PS5 auch geht, aber ich gehe davon aus, ist eben nicht 100% sicher. Ne? Und deswegen halte ich mir sowas immer noch im Auge, was, das könnte ein Fallback werden, weil mit dem Android TV, da können ja dann auch entsprechende Apps wiederum genutzt werden, die das auf jeden Fall ermöglichen, dass ich zum Beispiel eben eine Verbindung mit dem SMB-Server bei mir daheim habe. Oder respektive das NAS. Ne? Also, das kann schon ein großes Ding werden, ja. Sache ist Preis, ja, und ich denke, das ist es. Das war ja auch das treibende Ding beim Chromecast, als das rauskam, war das einfach für jeden erschwinglich. Da hat man sich mal so schnell mal in jeden Fernseher, in jeden Monitor mal so schnell ein Chromecast dran gehängt und schon konnte man alles überall hin streamen. Ja, Wahnsinn. Mittlerweile ist es zwar eine Katastrophe geworden, das habe ich schon mehrmals gesagt mit dem Chromecast, also bei mir funktioniert da eigentlich gar nichts mehr richtig. Ja, muss ich ganz klar sagen, das ist Abbrüche, die eigene Google-Software arbeitet nicht mehr richtig mit dem Chromecast und so weiter und so weiter. Aber möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Die Sache ist jedenfalls die, dass hier so ein Android-TV-Ersatz für den Chromecast schon eine gute Idee ist und ja, das könnte sich durchsetzen, wenn der Preis stimmt. Oh, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn noch hier? Wir bleiben bei Big G. Die haben ein neues Update losgelassen, ja, auf die Welt von Google Fotos. Ich habe es schon mal angesprochen, ja. Das war erstmal nur so ein Icon-Update. Also das Icon ist immer noch, ich finde das absolut unpassend, ja. Furchtbar. Aber die Funktionen, der Aufbau dieser neuen App ist diesmal, würde ich sagen, trotz allem gut gelungen. Ja. Auch wenn man sich da total umgewöhnen muss. Manche Sachen haben sie mal wieder verschlimmbessert, aber das ist man schon gewohnt mittlerweile. Wenn man zum Beispiel auf diese Sachen geht, da kriegt man oben angezeigt, zum Beispiel vor 3 Jahren, ja, so, wenn ich da jetzt hingehe, dann wird hier nur, also so ein Bild als, naja, sagen wir mal, als Dia-Show, ja, genutzt, ja, als Dia-Show. Und, wenn man dort jetzt wartet, dann werden eben die Bilder gewechselt. Und es kommt nächstes, also wie gesagt, man kriegt so eine Dia-Show gezeigt. Ich finde es etwas unglücklich. Ich hätte es lieber so eine Liste gehabt wie früher, wo man dann einfach durchblättern könnte. Wenn man die haben möchte, muss man dann eben ein weiterer Schritt machen und unten auf das Menü klicken. Während oben die Zeit läuft, muss man sich also beeilen und dann alle Fotos von diesem Tag auswählen und dann funktioniert es. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen tja, schlecht. So sieht die App dann jetzt auch wieder ja, zeitgemäß aus, aufgeräumt, sicherlich nicht verkehrt. Es gibt nichts groß jetzt wirklich zu meckern. Man kommt eigentlich schon damit zurecht, auch wenn man sich wieder mal umgewöhnen muss. Ein paar Leute werden da Probleme haben. Ja, bin ja froh, dass noch nicht das Telefon geklingelt hat. Das kommt wahrscheinlich daher, weil die Leute sowieso die Updates nicht machen. Wenn die die Updates machen, dann wird es bestimmt wieder losgehen bei mir. Mit den Erklärungen, was muss ich jetzt machen? Hier ist ja alles anders. So, und ach ja, genau. Zurück mal zu den Prozessoren. Es gab hier bei Infantroid einen interessanten Artikel, die Smartphones 2021 von Huawei werden wohl nicht mit Kirin-Prozessoren ausgestattet werden. Auch das, denke ich, ist durchaus wahrscheinlich, ja, dass es genau so ist. Auch hier MediaTek wird wohl hier die Hauptprozessoren liefern, aber auch andere Zulieferer kommen in Frage dafür. 2021 wird ein sehr interessantes Jahr werden für Huawei, denke ich. Ich hoffe, dass Huawei auch das langfristig ansetzt und falls dieser Ban ja aufgehoben werden sollte, sieht allerdings auch nicht danach aus. Ich habe es schon mal gesagt. Ja, also selbst wenn Trump die Wahl verlieren würde, ich glaube nicht, dass die Demokraten da dann das wieder rückgängig machen würden. Im Gegenteil, da sind sich eigentlich alle einig. Ja, wenn es gegen China geht und Russland, na, dann sind sich alle einig. Ja, in den USA. Und von daher glaube ich, wird es nichts mit diesem Stopp dieses Bans. Ja. Aber falls es passieren sollte, dann kann ich nur hoffen, dass Huawei nicht wieder zurück wechselt in die alten Strukturen, denn das sollte für alle Firmen hier eine Lehre sein, sich unabhängig zu machen, wo es nur geht. Und deswegen hoffe ich auch, dass die Partnerschaft zwischen MediaTek und Huawei anhaltend ist. Und ich denke auch, dass die durchaus irgendwo auch hier auf alternative Zulieferer setzen müssen. Ja, die haben zwar momentan jede Menge Kirin-Prozessoren, aber darauf können sie sich nicht ausruhen. Die können die alten Modelle weiter verkaufen, weiter produzieren. Vielleicht gibt es noch ein neues Modell jetzt dieses Jahr. Oder das heißt, vielleicht, es wird auf jeden Fall zwei neue Modelle dieses Jahr geben: das Mate 40 und das P40. Und das wird sicherlich, so denke ich doch ganz, ganz fest, wird sicherlich auch auf den Kirin-Prozessoren basieren. Aber 2021 haben wir wieder eine ganz andere Situation. Da sieht es dann so aus, als ob hier ein MediaTek-Prozessor eingebaut werden kann. Wenn ich Glück habe, ja, ich habe ja hier auf Platz 2 das Honor V40 gesetzt oder View 40, je nachdem, wie es bei uns dann heißen wird. Und da habe ich ja die Hoffnung, dass da dann vielleicht ein MediaTek-Prozessor drin ist, weil ich finde, MediaTek hat in den letzten Jahren ja sehr stark aufgeholt. Ich habe das schon immer betont, ja. Und hier die neuen Prozessoren gefallen mir ausgesprochen gut. Genug Power, mehr als genug Power, aber sehr stromsparend. 5G sind die neuen Prozessoren durchweg. Also Da muss ich schon sagen, gute Arbeit von MediaTek und das wird sicherlich jetzt auch noch gepusht werden durch die Zusammenarbeit von Huawei. Also ich meine, das ist schon was anderes, wenn man mit dem größten Smartphone-Lieferant der Welt zusammenarbeitet. Genau das ist es, nämlich auch diesen Monat, ja, hat das angehalten. Ja, diese Zahlen von Huawei, Samsung ist immer noch auf Platz 2, ja, und Huawei ist immer noch auf Platz 1 momentan, ja, jetzt schon seit, glaube 2 Monaten ist das jetzt schon so. Wahnsinn, nicht schlecht. Also man sieht, da ist was dahinter. Also das ist MediaTeks größte Zusammenarbeit, die jemals hatten, ja. Und für Huawei ist es auch ein großes Ding. Das ist die größte Umstellung, die jemals hatten, denke ich. Ne? Also es ist wirklich fantastisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so das momentan mit Huawei und MediaTek, das ist momentan das Aufregendste in der Android-Szene, was gerade so passiert. Ansonsten würden wir wirklich die Füße einschlafen. Allerdings muss ich auch sagen, es wird ein bisschen gemildert und deswegen ist zum Beispiel in meiner Smartphone-Liste auch Honor und Huawei nicht auf Platz 1. Die Preise gefallen mir momentan gar nicht, die Huawei raushaut. Ja, überhaupt nicht. Und das tut natürlich hier das mit dem ganzen Abbruch. Vorher war es wirklich perfekte Verbindung zwischen Preis und Leistung. Und jetzt ist es, naja, es ist immer noch gute Leistung, aber nur noch ein mittelmäßiger Preis. Ja, und da kommen dann eben so Firmen wie Ugitel und Ulifone bei mir wieder in den Vordergrund, die auch sehr gute Technik bieten, ja, durchaus mithalten können. Aber eben viel, viel günstiger sind. Ja. Auch da bin ich gespannt, was bei Ugitel zum Beispiel als nächstes Phone rauskommt. Da hoffe ich auch, dass da dann ein Dimensity-Prozessor benutzt wird, statt dem Helio P90, der zwar auch AI-mäßig auch sehr, sehr gut ist, ja, hat sehr, sehr hohe Wertungen bekommen, gerade in der AI-Sparte, aber ansonsten halt dann ja mehr so Richtung Midrange angesetzt ist oder eigentlich, man kann ja sagen, Midrange angesetzt ist, auch wenn die anderen technischen dann sehr, sehr gut sind. Prozessor ist natürlich nicht alles, ganz klar, deswegen sehe ich auch keine Probleme hier, wenn Huawei auf die MediaTek-Prozessoren setzt, wenn die vielleicht etwas langsamer sind noch als die Kirin-Prozessoren, die auch ja geplant waren und jetzt natürlich nicht mehr umgesetzt werden können, ganz klar. Also der Abstand zwischen Snapdragon Kirin Prozessoren wird jetzt natürlich wieder an Snapdragon übergehen, ja, also da werden die Nase wieder vorn haben nächstes Jahr, das steht fest, weil die Entwicklung halt jetzt stockt und da wird MediaTek auch nicht dagegen anstinken können, aber die Unterschiede sind nicht so groß von den Prozessoren her, dass das nicht wettgemacht werden kann mit zum Beispiel besserer Ausstattung, ja. Und wenn dann so ein Snapdragon-Top-Gerät mal wieder kommt mit 8 GB RAM und das MediaTek-Top-Gerät hat 12 oder wie geplant jetzt sogar 16 GB RAM, dann können die schnellen Prozessoren eben trotzdem nicht anstinken, weil die einfach einen generellen Vorteil haben. Der Rest macht dann auch noch Boost und so weiter und auch natürlich, was für ein RAM-Typ verbaut wird, ja, und. Also muss man sich auch schon auf der anderen Seite sehr, sehr anstrengen, dass hier der schnelle Prozessor dann auch tatsächlich ausgenutzt werden kann. Das darf man nicht vergessen. Okay, dann weiter geht's. Das Honor X10 Max ist ja jetzt auch draußen. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Letzte Woche habe ich schon gesagt, wird wohl erscheinen jetzt und tatsächlich so ist es. Offiziell ist es gestartet, X10 Max, und es ist tatsächlich ein Midrange-Gerät. Ja, es ist 5G mit einem 7 Zoll Display. Dimensity 800 MediaTek-Prozessor ist drin. Und es kostet sage und schreibe nur $269. Ich gehe mal davon aus, dass es bei uns mindestens 299 Euro kosten wird. Vielleicht auch etwas mehr, kann ich nicht genau sagen. Momentan geht es ja rund bei den Wechselkursen. Aber man muss klar sagen, dass dieser Dimensity 800 5G-Prozessor halt dann doch noch etwas langsamer ist als das 765er Snapdragon. Und hier ist die Ausstattung eben vom Speicher her auch nicht so weit oder so gut, dass die wirklich was reißen können, also Richtung High-End. Ich glaube aber auch, dass das hier nicht der Fall war. Man sieht es nämlich daher, weil die kleinste Version des X10 Max gibt es tatsächlich mit 6 GB RAM und 64 GB Speicher. Das ist natürlich, das ist 2018. Ja, geht nicht. Kann man vergessen. Denn das ist eigentlich 2017. Dafür halt der sehr günstige Einstiegspreis. Dann gibt es noch eine Version 6 GB RAM, 128 GB für $297. Und letztendlich die größte Version 8 GB mit 128 GB Speicher für $354. Und dann kommen wir eben auch schon wieder in Bereiche rein, wo es eben schnellere Geräte gibt. Ja. $354. Auch da muss ich sagen, machen wir mal 379 Euro draus, oder 369 Euro von mir aus. Kommt ja immer ein bisschen was dazu. Wenn ich das dann hier vergleiche mit dem Gerät von Ukitel, das 449 kostet, ja, sind wir nicht so weit auseinander, hat aber wesentlich bessere Leistungsdaten. Und von daher, auch ein schnellerer Prozessor. Ihr seht, das ist eben das ganze Problem momentan. Ja. Also das X10 Max ist ja wirklich noch günstig, wenn alle Geräte von Huawei so günstig wären, ja, wie die Honor-Reihe noch ist, dann wäre es ja gut. Beim Honor V30, da muss ich schon sagen, da habe ich schon ein bisschen geschluckt, ja, und ich befürchte, das Honor V40 wird eben auch nicht gerade so billig werden. Aber wie gesagt, da will ich nochmal abwarten. Wenn es so teuer ist, wie ich es erwarte, muss ich sagen, wird es aus der Liste wahrscheinlich sogar rausfliegen. Ja. Also HMS, GMS ist für mich eigentlich zwar eher Richtung, ich würde lieber Huawei Mobile Services nutzen als Google Mobile Services, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn es Google Mobile Services hat. Ja. Die schalte ich, soweit es geht, dann eben ab. Schmeiß die Apps und deaktiviere die Apps, soweit es geht. Ja. Und dann ersetze die durch andere Apps, Open Source Apps und so weiter. Ja. Und dann ist okay. Also es ist wirklich eine schwierige Geschichte, auch bei mir durch diese Umstellung. Ne. Aber immerhin. Okay, also ihr seid im Bilde. Honor X10 Max ist jetzt tatsächlich offiziell vorgestellt worden. So, jetzt muss ich mal gucken, wie die Zeit ist. Uiuiui, ich muss mal ranhalten. Das Galaxy Note 20 Ultra. Ja, das sind jetzt erstmal echte Bilder aufgetaucht. So heißt es zumindest, dass es echte Bilder waren. Ja, hoffen wir, dass es stimmt. Man darf ja einiges erwarten vom Note 20. Ja, Note 20 Ultra. Das wird bestimmt das Hammergerät werden und auch einen Hammerpreis haben, allerdings Hammerpreis im negativen Sinne, ja, davon gehe ich auch fest aus. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit Gelegenheit gehabt, mit einem Note 10 mal intensiver, ja, herum zu doktern und einige Sachen sind wirklich sehr, sehr schön, andere Sachen sind seltsam, muss ich sagen. Wenn ich mir vorstelle, wie teuer das Galaxy Note 10 war am Anfang, als es rauskam, dann bin ich wirklich froh, dass ich mir ein Honor V20 geholt habe. Ja, das ist nämlich, also von der Geschwindigkeit her, immer noch überlegen, ja. Flüssig wunderbar, ja, da kann das Note 10 eben nicht mit anstinken, aber das muss man ganz klar sagen, das Display ist schön, ja, beim Note 10 und die Eingabemöglichkeit mit dem Stift finde ich ganz, ganz toll. Da kann man wirklich schön zeichnen und drucksensitiv. Tolle Sache. Und einige Dinger gefallen mir auch ganz gut. Die Kamera finde ich auch sehr schön gelungen, muss ich sagen. Und also insgesamt, ja, doch, da haben die wirklich was Gutes gemacht. Ja, und das Galaxy Note 20 Ultra, das wird natürlich in Sachen technische Daten sich sicherlich nicht zurückhalten. Ja. Die Software, ja, wird es natürlich dann genau wieder ein bisschen runterziehen, ja, wie üblich bei Samsung. Weil das kann man ganz klar sehen, ja, immer wieder, also auch so von den Daten her, von der Geschwindigkeit her, denke ich, würde das Note 10, das Honor View 20 versägen, macht es aber nicht, weil die Software alles bremst. Ja. Real-Life-Betrieb ist dort deutlich langsamer. Aber wie gesagt, da mache ich mir auch gar keine, das kommt auch nicht auf die Liste, ja, weil der Preis wird lächerlich sein. So viel werde ich nicht ausgeben für ein Handy. Ja, das ist einfach, es ist ja unmoralisch schon. Und nee, kann ich nicht machen. Will ich nicht machen, kann ich nicht machen. Geht gar nicht. Dennoch werde ich es natürlich hier ganz stark beobachten, was für technischen Daten da rauskommen werden. Ja, das Bild selbst, was soll ich sagen? Hinten die Kamera sieht anders aus. Ansonsten alles gleich. Tja, Produktpfleger à la Samsung, ja. Nichts ändern. Wir haben es ja verkauft, also nichts ändern. Für Sony ändert sich aber auch einiges. Ja, einiges. Auch da will Sony wohl neue Quellen auftun und sich ein bisschen, naja, neu positionieren. Die selbst sagen, die Namensänderung sei der Anfang einer neuen Ära für Sony. Wie kann denn das sein? Wie, es ist ja nur der Name. Und vor allem, wie der Name auch noch geändert wird. Achtung, Leute. Haltet euch fest, ja. Sony, so wird es jetzt vorgeschlagen, so soll jetzt darüber abgestimmt werden, ja, in der Mitgliederversammlung. Und es wird erwartet, dass es umgesetzt wird und dass ab April 2021, ja, Sony nicht mehr Sony heißt. Wirklich. Sondern, Achtung, Sony Group. Shocking, oder? Der Konsument wird größtenteils gar nichts davon mitkriegen, weil der Name von den einzelnen Produkten wird nicht geändert. Das heißt, Sony PlayStation wird zur, ja, nein, wird ganz normal Sony PlayStation bleiben. Ja, nix Sony Group PlayStation. Wäre es total blöd an. Hört sich an wie so eine, was war's, so ein Gruppensexorgie, ja, so Sony Group PlayStation. Ja. Oh mein Gott, hatte ich das wirklich gesagt? Nein. Ja, also auf jeden Fall, das wird davon nicht betroffen sein, denn die wahren Änderungen, die sehr interessant sind, die finden natürlich wie immer hinter den Kulissen statt, ähnlich wie es damals bei Google und Alphabet war. Ja? Viele Leute wissen gar nicht, dass Google jetzt also gar nicht mehr eigenständig, wenn man so will, ist, sondern, also nicht mehr wirklich eigenständig ist, sondern zu Alphabet gehört. Alphabet ist die Firma und Google ist ein Teil davon. Ja? Aber trotzdem, da kriegt man nichts mit. Google ist Google, nach wie vor. Ja? Und alle sagen Google, auch wenn sie Alphabet meinen. So, so ist das halt. Und so wird es auch bei Sony sein. Aber im Hintergrund, da wird alles umverteilt. Ja? Da geht es richtig rund. Ein Umbau, ja, wie es Sony eben seit 60 Jahren nicht gesehen hat. Übrigens, Sony hat früher nicht so, auch nicht Sony geheißen, also nicht von Anfang an. Ja. Gegründet wurde das Unternehmen auf einem Namen, da weiß man schon klar, dass das natürlich nicht lange angehalten hätte mit diesem Namen. Ja. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie wird das nochmal? Ah, genau. Tokyo Telecommunications Industry Co. Limited. Genau. So war die offizielle Firmierung, als Sony gegründet wurde. Und 1958 hat man sich dann entschlossen, das Ganze Sony zu nennen. Ja? Und das ist jetzt die erste Namensänderung, die aber, wie gesagt, nicht so schlimm ist. Die Umstrukturierung der Firmen, das wird jetzt interessant werden, nämlich nachdem jetzt das Elektronikgeschäft ja transferiert wurde in diese Holding Company, Sony Group, ja, die bleibt mit dem Namen, also der Elektronik-Business bleibt dem Namen Sony treu, ja, deswegen auch Sony PlayStation oder Sony Smartphones und so weiter, bleibt alles gleich, ja, aber dann wird die Logistik abgespaltet als eigenständige Firma und zusammengefasst in der Sony Group. Somit kann man dann eben ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Gelder hin und her schieben, ja, es ist ja so gang und gäbe geworden mittlerweile, ja, und auch die Umverteilung von Arbeitskräften kann da viel einfacher sein, ja, und die Gruppe, also Sony Group, wird sich auch genau auf das konzentrieren, finanzielle und personelle Organisation, ja. Vielleicht kommt es dann endlich mal zu einem Ende mit diesen internen Streitereien bei Sony, dass eben die Videosparte gegen PlayStation-Sparte schießt und nicht richtig miteinander zusammenarbeitet und sich als Konkurrenz sehen. Wenn die Group, die Holding da ist, dann könnte es vielleicht sein, dass sich dann die da besinnen und sagen, okay, wir müssen, oder dass die koordiniert werden und dass dann gesagt wird, nix da, ja, ihr arbeitet alle zusammen, fertig, ja, oder ihr kriegt alle einen auf den Deckel. So, das ist die einzige Hoffnung. Ansonsten weiß ich nicht, was daraus wird, aber ich finde, es war schon erwähnenswert, weil das würde in Hinsicht auf die Mobilsparte vielleicht auch mal Änderungen bedeuten, ja. Hoffe ich jedenfalls. Die hat es wirklich notwendig. Ja. Ja, kurze Erwähnung, sollte auch finden, Chrome für Android wird jetzt endlich 64-Bit. Ja, es ist wirklich traurig, dass das nicht schon längst passiert ist, denn mittlerweile hat eigentlich jedes Smartphone, das unter Android läuft, auch einen 64-Bit-Prozessor. Seit Android 5.0 wird ja 32-Bit auch unterstützt. Das muss man sich vorstellen, 5.0, wir sind jetzt bei 10. Ja? Und jetzt erst werden da Konsequenzen gezogen und es gibt jetzt erst eine 64-Bit-Version von Chrome. Das muss man sich schon auf die Zunge zergehen lassen. Aber okay, ne? Das sind wieder so Sachen, die ärgern mich maßlos, ja. Chrome könnte viel, viel schneller sein schon. Ich erwarte allerdings nicht, dass hier jetzt groß was in Sachen Geschwindigkeit passiert. Zumindest mal nicht direkt. Indirekt können da eben die Geräte durchaus profitieren dann, die eben viel Speicher haben, ja, zum Beispiel deutlich über 4 GB, weil 32-Bit ist ja, gibt es ja eine 4 GB-Grenze, ja. Wenn Chrome das ausnutzen würde, könnte damit also der Browser wesentlich performanter laufen, weil jetzt wesentlich größere Speicherbereiche angesprochen werden könnten. Ja, und damit eben die App auch schneller laufen würde. Also 8 GB, ab 8 GB wird sicherlich dann merklich werden. Wie Google das dann hier beim Chrome-Browser eben optimiert, weiß ich nicht genau. Das kommt darauf an, was für ein Gerät sie rausbringen, wenn sie weiterhin so Krücken rausbringen mit 4 GB RAM, wo die Hühner lachen, ja, und daran versuchen, ihre Software drauf anzupassen an die Technologie von vorgestern, dann wird es natürlich nichts. Ne? Aber ansonsten, ja. Was haben wir noch? Ganz interessant, ja. Huawei und Honor haben jetzt oder werden jetzt Gaming-Laptops starten, ja, launchen oder wie man das auch immer nennen will, ja. Das hat mich gewundert. Ein Gaming-Laptop von Honor. Hey, ich bin da interessiert. Ja, muss ich sagen, hört sich doch cool an. Und zwar sollen da den neuen Laptops der 10. Generation, wow, Intel Core H-Prozessoren und AMD Ryzen 4000 H-Prozessoren eingesetzt werden, als auch ein GeForce RTX 20 Videokarte. Dann, wenn man überlegt, das Honor MagicBook Pro 2020 hat ja schon 16 GB Version mit 512 GB SSD-Speicher, ja, oder SSD-Platte. Und da muss man sagen, jopp, hört sich doch nach gute Leistung an. Auch die Nvidia GeForce MX350 Grafikkarte mit 2 GB VRAM in diesem MagicBook Pro 2020 hört sich gut an. Und das sind ja auch interessante Dinger. Wenn also jetzt hier so ein Gaming-Laptop auftaucht mit vielleicht speziell optimierten Komponenten für Spiele, dann muss ich sagen, wird es sicherlich sehr, sehr interessant werden, auch leistungsmäßig. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wird aber noch ein bisschen dauern. Die sind also bisher offenbar in einem frühen Stadium. Ich schätze mal, dass es dieses Jahr wohl nichts mehr wird. Würde mich schon wundern, aber naja, von Honor ist man schon die eine oder andere Überraschung gewöhnt. Jetzt Neues. Ich habe ja eben gerade gesagt, ich habe das Update zu Magic UI 3.1 noch nicht bekommen. Das ist ja noch Android 10. Ja. Ich weiß auch nicht, die EMUI-Version ist, glaube ich, 10 Punkt irgendwas dann, die jetzt rauskommen soll und eben auch diesen Celia Assistant beinhaltet, wo ich jetzt so fieberhaft drauf warte. Also nicht nur auf den Assistant, sondern auf diese Version. Die hat noch viel, viel mehr interessante Sachen. Aber die neue Version ist ja schon im Kommen, nämlich die Version mit Android 11. Und die soll im dritten Quartal 2020 kommen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das zuerst eine Beta-Version sein wird. Ja, schätze ich mal. Interessant ist, dass diese Aussage getätigt wird, weil ja offiziell ist ja Android 11 auch noch nicht released, ja, sondern da gibt es auch nur Developer-Previews. Okay. Aber immerhin, hier macht Huawei klar, dass die Android 11 auf jeden Fall rausbringen werden, ja, in ihrer Version natürlich mit HMS, also mit Huawei Mobile Services, natürlich, ganz klar, anders geht es ja auch nicht. Ne? Und auch da kann man wirklich drauf gespannt sein, was Huawei dann daraus macht. Ich schätze mal, die werden die Initiative ergreifen und, dann eben auch dieses Android 11 auch noch stärker anpassen an die Bedürfnisse von Huawei. Und möglicherweise ist das auch so ein Punkt, wo vielleicht man von einem neuen Android-Derivat sprechen kann. Da muss man mal schauen, ja, wie das wird. Es gab ja auch wieder Hinweise auf ein sogenanntes Hongmeng OS 2.0. Irgendwie will der Name nicht untergehen, ja. Wie auch immer. Aber es ist auf jeden Fall schon angekündigt von Huawei für das Quartal 3 2020, dass Android 11 kommen wird. Wow. Mutig, die Jungs. So, dann ein Gerät, das hier auf meine Liste geschafft hat. Hier das Redmi K30 Ultra. Ja, das ist noch nicht erschienen. Das soll aber kommen bald. Erste Gerüchte machen hier die Runde, ja, und wie gesagt, es soll ein MediaTek Dimensity 1000 Plus Chip haben. Ja, Plus ist da das Wichtige. Heißt also natürlich 5G. Ja, und es soll auch hier entsprechend Leistungsdaten bringen. Redmi ist zwar normalerweise die, naja, sagen wir mal, die abgespeckte Version immer. Ja, also Redmi ist so die, ja, sagen wir mal, die Billigversion, ja, von den Xiaomi-Geräten. Ja. Aber die waren auch in der Vergangenheit immer wieder für überraschend gut und haben einige High-End-Geräte rausgebracht, dass einem die Ohren schlackern. Ja, vor allem die Preise, die zu erwarten sind, sind bei diesen Redmi-Geräten sehr, sehr gut. Das kann man wohl getrost sagen. Ja. Das K30i, also nicht das K30 Ultra, das jetzt auf meiner Liste ist, das gibt es schon in Versionen mit 8 GB, 128 GB RAM, 256 GB RAM, je nachdem, und ist für oder ab $255 erhältlich. Ja, und vielleicht können wir uns da auch mal ein paar Sachen angucken, wie es da, was da drin ist. Also, wie gesagt, das K30i, nicht das K30 Ultra, von dem ja erwartet wird, dass es nochmal deutlich besser ist. 120 Hertz Refresh Rate für den Bildschirm, 6,67 Zoll, 20:9 Punch-Hole Screen. Ja. Diese Version kommt mit dem Snapdragon 765G und einer Sony 48 Megapixel Hauptkamera. 120 Grad Super Wide Angel oder Weitwinkel Objektiv und Super Makrolinse sowie eine Time of Flight Tiefenkamera. Und da sieht man schon deutlich, dass das Gerät, also selbst schon das K30i, schon einiges bietet für das Geld. Eigentlich wahnsinnig viel für das Geld. Ja, das ist echt der Hammer. Ich muss schon sagen, das ist schon beeindruckend. Und wenn man jetzt das K30 Ultra nimmt und sagt dann, okay, da gibt es vielleicht 8 GB 256 Gigabyte Speicher, ja, vielleicht auch eine 12 Gigabyte, 256 Gigabyte Speicher oder 8 Gigabyte, 512 Gigabyte, ja, mal gucken. Und dann eben auch noch diesen genialen Dimensity 1000 Plus Prozessor, dann kann man einiges erwarten. Auch hier wird gesagt, möglicherweise das 120 Hertz AMOLED Screen Display wird vorhanden sein. 33 Watt Fast Charging wird gemunkelt. Also, ja, das heißt, anschließend ein paar Minuten ist das Ding voll. Richtig genial. Mal gucken. Angeblich soll es Ende Juli kommen. Mal sehen, ob das gehalten wird. Ich weiß nicht, ob das dann bis nächstes Jahr auf meiner Liste bestehen bleibt. Ja, das ist ja da, ist ja noch ein bisschen hin. Ja, da gibt es wahrscheinlich dann schon wieder Nachfolgemodelle. Aber ich gucke mir das alles mal an vom Preis her, ja, wie sich das alles entwickelt und was da die technischen Daten sind bei den Geräten, die dann kommen. Aber ich glaube, ich bin reif für einen MediaTek-Prozessor. Das steht eigentlich fest. Huawei patentiert ein Smartphone mit einer anfügbaren Zoom-Linse. Tja, warum hat es nicht schon früher Firmen gemacht? Ja, ich glaube, ich weiß auch die Antwort darauf. Und zwar, weil diese Zoom-Linsen garantiert verloren gehen. Dem werden die Leute in ihre Hosentasche stecken, dann werden die zerkratzen. Dann verlieren die die und dann ist es die Jammer groß. Ich glaube, das war der Grund. Jetzt bin ich immer gespannt, wie das hier sich auszahlt. Welches Gerät von Huawei da vielleicht betroffen ist, das weiß man nicht. Es wird nur gemunkelt, dass es vielleicht das P40 Pro Plus sein könnte. Ja, das ist auch, naja, fraglich, weil da ist ja schon ein zehnfach optisches Zoom, ist ein zehnfach optischer Zoom integriert, also ein echter optischer Zoom durch die Periskopkamera. Also wäre das eigentlich sinnlos? Also wo könnte das ranpassen? Wer weiß? Vielleicht ist es auch für ein Honor-Gerät gedacht. Ne? Tja, trotzdem gucken wir mal, was hier wieder im Anzug, im Anmarsch ist hier mit dieser Linse. Aber also wenn es April wäre, würde ich sagen, das ist ein April-Scherz. Aber es ist kein April. Okay, naja. Gut. So, das waren die News für die Woche. Und jetzt komme ich mal zur Community. Da gab es nämlich noch was. Ah, schon einmal aufrufen. Line hier, mein allerliebstes Line. So, wo haben wir das dann? So, ja genau, der Alexander schreibt, hey Rio, in der letzten Ancast-Folge fragtest du, was Amazon denn Innovatives erfunden hat. Frag doch mal Alexa. Dash-Buttons waren auch eine coole Idee, die leider von deutschen Verbraucherschützern kaputt geschützt wurde. aber sogar beim Shopping halte ich sie für innovativ mit Sachen wie Ein-Stunden-Lieferung oder Evening Express. Und auch, dass sie einen eigenen Lieferdienst haben, finde ich innovativ. Ja, also so ist das. Ja, so ist das. Wenn man an etwas gewöhnt ist, dann denkt man offensichtlich als nicht mehr dran, was wirklich dahinter steckt. Ich muss dir natürlich, Alexander, absolut recht geben. Das habe ich wirklich nicht bedacht. Alexa ist so eine Sache, das ist für mich ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand. Das Ding funktioniert, das wird bei mir jeden Tag benutzt. Ja. Und für alles Mögliche. Ja. Nicht nur fürs Licht einschalten, auch für alles wird das eigentlich benutzt. Ja. Und da muss ich schon sagen, das ist einfach so verschwunden. Ja, das ist einfach so, man denkt nicht mehr dran, Mensch, das ist eine Erfindung von Amazon. Tatsächlich, das ist eine Erfindung von Amazon. Und Leute, diese Erfindung von Amazon war vor dem Google Assistant da. War vor dem Google Home. Weit vor dem Google Home. Weit, weit vor dem Google Home. Die Amerikaner konnten erste Testgeräte bereits kaufen, ja, per Invite. Da hat Google noch nicht mal ein Wort verlauten lassen, dass es sowas wie ein Google Home jemals geben wird. Ja, dieser Google Feed da, der Vorläufer vom Assistant, gab's da noch, ja, und Google hatte erste Versuche in diesem Assistant, in diesem Google Feed gemacht, wo man dann zum Beispiel auch mit Sprache in diesem Feed was fragen konnte, beispielsweise. Das war also Sachen von Smart Home Integration, war da überhaupt noch nicht die Rede. Ja. Und Amazon hat, wenn man das so will, Amazon hat es erfunden. Ja, so sieht's aus. Also ja, es ist richtig. Fire TV genauso. Fire TV war ein Meilenstein meiner Meinung nach. Für die Medienlandschaft innerhalb von kurzer Zeit. Fire OS, richtig, ja, die haben auch einer der ersten, die ein großes Android-Derivat auf die Beine gestellt haben mit Fire OS. Und es wird bis heute benutzt in den Tablets. Ja. Das Komische ist ja, da regt sich keiner auf, dass die keine Google Mobile Services haben. Ne? Fire OS hat keine Google-Dienste. Ja, scheint aber, wenn ich das so lese, ja, wenn irgendwo, die neuen Fire-Tablets rauskommen, voll cool und neue Daten und bla bla bla, ne, bei den amerikanischen Kollegen, ne, alles klar, mit keiner Silbe erwähnen, dass keine Google-Services drauf sind. Wenn irgendwas von Huawei und Honor kommt, aber das Gerät ist nur die Hälfte wert, weil ja keine Google-Services drauf sind. Okay, gut. Ja, so, ne, das nennt man mit zweierlei Maß messen. Aber so sieht es tatsächlich aus. Also Fire TV, Amazon Echo, da hatten die wirklich die Nase vorn. Ja. Gut, mit den Shoppingdiensten, das war eigentlich das, was ich gemeint habe. Ah, das ist zwar ja okay, ist es schon in Ordnung. Aber da hätte ich jetzt keinen Innovativpreis verliehen, ja, für so One-Click-Dinger, die dann auch noch patentiert wurden, ja, und andere Firmen gegängelt wurden. Das fand ich zum Beispiel nicht ganz so gut. Aber ja, die Dash-Buttons, die waren auch eigentlich ganz, ganz nett. Ich habe ja zwei Stück hier, ja, keine Funktion mehr. Aber die werde ich noch mal hacken müssen, dass ich die auch noch für irgendwas nutzen kann. Ja, vielleicht für einen Licht, einen Ausschalter an der Couch oder sowas irgendwie in der Richtung. Oder Schlimmeres. Ja, Raspberry ein ausschalten. ja, das ist schon wahr. Das vergisst man wirklich gerne. Ja. Und ja, Amazon Echo. Allerdings, ich habe tatsächlich den Echo gefragt, ja. Ist Amazon innovativ? Und dann antwortete hier das Gerät, ne, dass die Christ-Werft oder so ähnlich laut Wikipedia in Polen liegt. Okay, ja, danke. Gut. Tja, man sieht, nichts ist perfekt, aber den Innovationspreis hat Amazon wirklich verdient. Danke, Alexander, dass du mich daran erinnert hast, dass man manchmal Sachen, die man als gegeben hinnimmt, doch honorieren sollte. So, damit komme ich jetzt auch zur App der Woche. Schon wieder relativ spät heute. Das war diesmal Noise. Noise falsch geschrieben mit C, ja, das ist ja so in Mode. Noice. Das ist eine kostenfreie, werbefreie App, um Geräusche zum Einschlafen zu hören. Ja, ich weiß, ich habe schon mindestens zwei verschiedene Apps waren schon bei mir App der Woche, die darum sich gedreht haben. Die Besonderheit bei Noise ist vielleicht, dass es sehr simpel gehalten ist, sowohl von der Bedienung her als auch von den zur Verfügung stehenden Geräuschen. Die sind alle ganz, ganz gut, ganz nett, ja. Aber es ist jetzt keine Riesenbibliothek. Aber man kann schon ein bisschen was machen, indem man nämlich Sounds kombiniert. Man hat hier so eine Übersicht und da kann man verschiedene Sounds eben einschalten. Und naja, da habe ich mir zum Beispiel ein Profil angelegt, ne? Wind in Palmen, Wind in Glockenspiel aus Muscheln, ja, das nur ganz leise im Hintergrund. Dann ein Donnerschlag oder im nee, Moment nicht Donnerschlag, sondern da gibt es verschiedene. Es gibt Donnerschlag, rollender Donner und ferner Donner, genau. Ferner Donner habe ich eingestellt. So, naja, auch vielleicht nur so Viertel der Lautstärke etwa. Und die Häufigkeit kann man bei einigen Sachen auch einstellen. Zum Beispiel, der ferne Donner soll ja nicht andauernd loslegen. Ja? Also habe ich da eine relativ lange Zeit eingestellt, sodass der nur ab und zu mal sich Gehör verschafft. Ja? Und damit, also ne, Wind in Palmen, Wind im Glockenspiel aus Muscheln, ja, der ferne Donner und natürlich auch hier, wo war es, am Meer, ne? Da auch nur relativ leise, ja, diese Meeresbrandung. Ja, und dieses Profil heißt jetzt Piraten! Ja, genau. So sieht's aus, ne? Da ist man wie in der Karibik, ja, beim drohenden Sturm, der sich nähert, ja, aber noch weit genug weg ist, dass man noch verträumt in die Wolken gucken kann und die weit entfernten Blitze runtergehen sieht. Ja. Das ist genau das, was ich brauche zum Einschlafen. Ja. Vielleicht Das Einzige, was noch fehlt, ist so vielleicht noch ganz weit im Hintergrund, ja, noch so die Musik von Pirates of the Caribbean, also nicht die Filmmusik, sondern dieses aus der Attraktion. Das wäre so ganz weit im Hintergrund, ja, ganz weit, ab und zu mal so, für ein paar Sekunden, ja. Dass die mal so rüberkommt, ne, so. Zum Wind. Stoß hergeweht wird sozusagen. Soll ja angeblich gehen. Coole Sache also. Das sind noch viele andere natürlich Sounds im Flugzeug. Ja, Flugzeug Anschnallsignal. Ich weiß nicht, ob das besonders entspannt ist. Lagerfeuervögel, ja. Dann interessant, es gibt braunes Rauschen, weißes Rauschen und pinkes Rauschen. Also pinkes Rauschen ist mir voll, rosa Rauschen, ja, ist das gleiche. Rosa Rauschen ist mir eigentlich gar kein Begriff, aber okay, ja, das ist also andere Frequenzen halt, ja, weißes Rauschen soll ja viele Hintergrundgeräusche ausblenden, ja, aber das kommt wohl auch aufs Gehör an, deswegen scheint es wohl verschiedene Geräuscharten zu geben. Mir ist zum Beispiel das weiße Rauschen, ist mir, weil ich, also, ja, sagen wir mal, hohe Frequenzen sehr stark höre. Ja? Ich bin so eine kleine Fledermaus. Ne? Dann ist es für mich so laut, selbst wenn ich das leise stelle, wenn ich das weiße Rauschen eine Zeit lang höre und schalte es dann aus, dann denke ich, oh, es ist entspannt. Und dann merkt man erst, da wird man ja taub davon, ne? Durch dieses hohe Rauschen. Und so dieses etwas tiefer Rauschen ist dann etwas angenehmer für mich, sage ich mal. Ja, da haben wir Wind, eben verschiedene Donner, Wasser und so weiter und so weiter. Und das alles ist dann eben, kann man kombinieren. Ja, Kaffeehaus für die Leute, die immer was um sich rum haben müssen, stellen als Kaffeehaus ein. Dann hört es an eben, als ob man im Kaffeehaus sitzt, ne? Also die Geräusche selbst sind gut aufgenommen, die Loops, ja, man hört sie teilweise beim Kaffeehaus beispielsweise, ja, aber die Übergänge sind gut gemacht, die meisten werden das wohl nicht mitbekommen, dass es so ein Loop ist, wo dauernd abgespielt wird, weil da muss man schon die Geräusche merken, ja, für mich ist es manchmal ein bisschen störend, vor allem wenn so Knackgeräusche drin sind oder so, die immer wieder kommen. Dann merkt man das, oder merke ich das sehr stark. Aber das ist hier nicht so der Fall. Also das ist mir jetzt nicht wirklich groß aufgefallen. Ich habe mir ja gleich mein Sony MD-1000 X-Kopfhörer genommen, ja, und habe mir das in der besten Qualität angehört. Muss sagen, ja, das geht. Man kann es wirklich lassen, ja. Ja, also ich werde es wahrscheinlich heute Abend ausprobieren müssen, aber auf jeden Fall, dadurch, dass das Ding kostenlos ist, Open Source und werbefrei, ja, nämlich das ist ein Problem, wo viele Apps in der Richtung nicht haben, muss das App der Woche werden. Noise, N-O-I-C-E, gibt es sowohl im Play Store, Achtung, da gibt es noch eine andere App, Noise, die mit dieser nichts zu tun hat, die schreibt sich genauso falsch, ja, da am besten über den Link gehen und im F-Droid Store auch ohne Google Mobile Services natürlich zu bekommen. Ja, damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. In der Line-Community könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch noch weitere Links, unter anderem eben zur App der Woche. Geht am besten über den Link. Wie gesagt, im Play Store gibt es noch eine andere Noise-App, die damit nichts zu tun hat. Und sind auch noch andere Links drin, oder zumindest ein anderer Link. Viel mehr wird es heute wohl nicht werden bei den Themen. Ja, dann sind wir eigentlich durch. Ach ja, Shownotes findet ihr oben in eurem Podcast-Player. Ne? Irgendwo müsst ihr da eine Funktion geben in eurem Podcast-Player, wo man dann die Shownotes einblendet, und dort sind dann eben auch die Links. Ja, damit wünsche ich euch